schlagen mich. Trockene Hände grüßen mich, berühren mich. Nutzlose Worte visieren mich, treffen mich nicht. Doch eines, das weiß ich, das brauche ich. Ellenbogen verdrängen mich, erstechen mich. Lieblose Laute umhüllen mich, vergraben mich. Nachtschwarze Lichter erleuchten mich, schattieren mich. Doch eines, das weiß ich, das brauche ich. Stadtgeflüster muss laut sein, hier musst du laut schreien. Davon erlösen mich, entsorgen mich. Schwitzende Massen erschlagen mich, zerstampfen mich. Stinkende Düfte umkreisen mich, betäuben mich. Anonyme Stadt, ich brauche dich. Die Einsamkeit umschmeichelt mich. Dein dumpfes Grau, dein grelles Licht. Woanders sein, das kann ich nicht. Stadtgeflüster muss laut sein, hier musst du laut schreien.